Kundgabe 2206. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.1.1942. Werden und Vergehen. Vergehen ist das Los dessen, was euch ersichtlich ist. Und doch kann es nicht sinn- und zwecklos genannt werden. Denn die Vergänglichkeit jedes einzelnen Schöpfungswerkes ist gleichzeitig Bedingung zum Werden neuen Lebens. Es ist dies sowohl geistig als auch materiell zu verstehen. Denn so wie das Leben aus einer Form flieht, entsteht aus der Außenform etwas Neues, durch Verbindung mit anderen ebenfalls sich auflösenden Außenformen. Und das entflohene Geistige belebt wieder, mit gleich reifem Geistigen in sich vermehrt, neue Außenformen. Und also entstehen immer wieder neue Schöpfungen, so wie alte Schöpfungen sich aufzulösen scheinen. Werden und Vergehen ist der ewige Kreislauf, der eine immerwährende Höherentwicklung bezweckt. Werden und Vergehen betrifft aber nur das euch Sichtbare. Das darin sich bergende Geistige ist unvergänglich. Es bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Folglich wird alles Sichtbare, die Materie, das Geistige wohl freigeben nach festgesetzter Zeit. Das Geistige selbst aber sucht sich eine neue Verformung, das heißt, wieder irdische Materie so lange, bis es eine solche nicht mehr benötigt. Dann erst beginnt das eigentliche Leben, das nie mehr aufhöret, sondern ewig währt. Ewigkeiten hindurch währt der Kreislauf des Geistigen durch die Form. Denn für menschliche Begriffe ist diese Zeit so lang, dass von Ewigkeit gesprochen werden kann. Und dennoch ist es nur ein flüchtiger Moment im Vergleich zur nie endenden Ewigkeit in freiem Zustand. Alles Sichtbare strebt diesen freien Zustand an. Alles Freie dagegen wendet sich wieder dem Sichtbaren zu, das heißt, dem darin gebannten Geistigen, und schafft ihm neue Möglichkeiten zum Freiwerden. Also lässt das freie Geistige für das unfreie Geistige sichtbare Schöpfungen entstehen, welche das unfreie Geistige überwinden muss, um daraus frei zu werden. Das Erstehenlassen solcher Schöpfungen ist die Tätigkeit des Geistigen, das im Vollkommenheitszustand im gottgleichen Willen die Kraft aus Gott nutzet zum Erschaffen und Beleben von Schöpfungswerken verschiedenster Art. Also ist Entstehen und Vergehen wieder vom Willen des freien Geistigen abhängig, das aber in der Liebe zum unfreien Geistigen und in tiefster Weisheit das dem Geistigen Dienlichste entstehen lässt, wie es dem göttlichen Willen entspricht. Darum wird das Entstehen und Vergehen der sichtbaren Schöpfungswerke auch eine gewisse Gesetzmäßigkeit erkennen lassen, weil tiefste Weisheit dabei tätig ist und nichts planlos oder ohne Sinn und Zweck ersteht, was die Schöpfung aufweist. Und darum muss auch eine so planvolle Schöpfung höchste Entwicklungsmöglichkeit dem unreifen Geistigen bieten. Es muss das Vergehen des Sichtbaren genauso notwendig und für das Geistige erfolgreich sein als das Entstehen. Es muss das Vergehen kein Ende dessen bedeuten, was ist, sondern nur eine Veränderung, weil das, was aus göttlicher Schöpferkraft hervorgegangen ist, nicht mehr vergehen kann, wenngleich es dem menschlichen Auge so erscheint. Also findet nur eine dauernde Veränderung dessen statt, was Geistiges in sich birgt. Wie auch das Geistige sich ständig insofern verändert, als es sich in sich selbst vermehrt, indem sich das der Form entflohene Geistige zusammenschließt mit Gleichem und daher auch immer neue Außenformen benötigt, in denen es den folgenden Reifegrad erringen kann, der wieder den Zusammenschluss mit gleichreifem Geistigen zur Folge hat. Der scheinbare Abbau sichtbarer Schöpfungen bedeutet so nach geistigen Aufbau, das heißt Zusammenschluss geistiger Potenzen. Und es ist daher das Vergehen alles Sichtbaren genauso notwendig wie das Entstehen neuer Schöpfungen. Und ob auch Ewigkeiten darüber vergehen, es wird dem noch gebannten Geistigen durch die Liebe des schon freien Geistigen jegliche Entwicklungsmöglichkeit geboten, und also wird auch dieses Geistige dereinst frei und steht wieder dem unerlösten Geistigen bei. Und so lange wird auch die sichtbare Schöpfung bestehen, die sich dauernd verändert, weil nur durch die stete Veränderung eine Fortentwicklung des Geistigen möglich ist. Werden und Vergehen. Ohne dieses gibt es keine Erlösung. Denn alles Unfreie wird erst frei, so es zum ewigen Leben erwacht, so es den Gang auf Erden durch die Schöpfung zurückgelegt hat, durch ständiges Verändern seiner Außenform, durch immerwährendes Werden und Vergehen. Amen.